Erster, er sah, wie reiche Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Zweiter, er sah aber auch eine arme Witwe, die dort zwei kleine Münzen einwarf. Dritter, dann sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Vierter, denn die anderen gaben von ihrem Überfluss, aber sie gab aus ihrer Armut alles, was sie hatte. Fünfter, als einige Leute über den Tempel sprachen und sagten, er sei mit schönen Steinen und besonderen Geschenken geschmückt, sagte Jesus, sechster, was ihr hier seht, wird nicht bleiben. Es wird eine Zeit kommen, in der kein Stein auf dem anderen bleiben wird, alles wird zerstört werden. Siebter, sie fragten ihn, Meister, wann wird das geschehen? Und welches Zeichen zeigt uns, dass es bald so weit ist? Achter, er antwortete, passt auf, dass euch niemand irreführt. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin es oder die Zeit ist gekommen. Folgt ihnen nicht. Neunter, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, erschreckt nicht. Denn das muss zuerst geschehen, aber das Ende kommt nicht sofort danach. Zehnter, dann sagte er zu ihnen, ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich gegen das andere. Elfter, es wird große Erdbeben geben und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Krankheiten. Auch schreckliche Dinge und große Zeichen werden am Himmel erscheinen. Zwölfter, bevor all das geschieht, werden sie euch festnehmen und verfolgen. Sie werden euch in Synagogen und Gefängnisse bringen und euch vor Könige und Statthalter stellen, weil ihr zu mir gehört. Dreizehnter, das wird euch die Gelegenheit geben, von mir zu erzählen. Vierzehnter, macht euch also keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. 15. Denn ich werde euch die richtigen Worte und Weisheit geben, so dass eure Gegner euch nicht widersprechen oder euch besiegen können. 16. Sogar eure Eltern, Brüder, Verwandten und Freunde werden euch verraten. Einige von euch werden getötet werden. 17. Und alle Menschen werden euch hassen, weil ihr zu mir gehört. 18. Aber kein einziges Haar auf eurem Kopf wird verloren gehen. 19. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr euer Leben retten. 20. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von Armeen umzingelt ist, dann wisst, dass seine Zerstörung nahe ist. 21. Dann sollen die Menschen in Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. 22. Denn das sind Tage der Strafe, damit sich alles erfüllt, was in den Schriften steht. 23. Es wird schlimm sein für schwangere Frauen und Mütter mit kleinen Kindern in jenen Tagen. Denn es wird große Not auf der Erde geben und Gottes Zorn über dieses Volk kommen. 24. Viele werden durch das Schwert sterben und als Gefangene in alle Länder gebracht werden. Jerusalem wird von fremden Völkern besetzt sein, bis deren Zeit vorbei ist. 25. Es wird Zeichen an Sonne, Mond und Sternen geben. Auf der Erde werden die Völker in Angst und Verzweiflung sein, weil das Meer so laut rauscht und die Wellen toben. 26. Die Menschen werden vor Angst ohnmächtig werden, weil sie sehen, was mit der Welt geschieht. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. 27. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit. 28. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und hebt eure Köpfe, denn eure Rettung ist nahe. 29. Er erzählte ihnen ein Gleichnis, seht euch den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. 30. Wenn sie Blätter bekommen, wisst ihr von selbst, dass der Sommer bald da ist. 31. Genauso sollt ihr, wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, wissen, dass das Reich Gottes nahe ist. 32. Ich sage euch wirklich, diese Generation wird nicht vergehen, bevor all das passiert ist. 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. 34. Passt auf euch auf, damit eure Herzen nicht schwer werden durch zu viel Essen, Trinken und Sorgen um das tägliche Leben. Sonst könnte dieser Tag euch plötzlich überraschen. 35. Er wird wie eine Falle über alle Menschen auf der ganzen Erde kommen. 36. Seid aber jederzeit wachsam und betet, damit ihr stark genug seid, all dem zu entkommen, was geschehen wird, und vor dem Menschensohn zu bestehen. 37. Tagsüber lehrte Jesus im Tempel. Nachts ging er aber hinaus und verbrachte die Nacht auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. 38. Und jeden Morgen kam das ganze Volk früh zu ihm in den Tempel, um ihm zuzuhören.